Raskolnikow folgte ihm. »Was soll das?« rief Svidrigailow, sich nach ihm umwendend. »Ich habe ihn doch gesagt!« »Das soll bedeuten, dass ich Ihnen jetzt folgen werde.« »Was?« Beide blieben stehen und blickten einander eine Minute lang an, als ob sie ihre Kräfte messen wollten. »Nach all Ihren halb betrunkenen Erzählungen«, sagte Raskolnikow scharf, »habe ich eines mit Bestimmtheit erkannt, dass Sie Ihre niederträchtigen Absichten meiner Schwester gegenüber nicht nur nicht aufgegeben haben, sondern dass Sie sich mehr denn je damit befassen. Ich weiß, dass meine Schwester heute früh einen Brief erhalten hat. Sie konnten die ganze Zeit nicht ruhig sitzen. Sie können allerdings auch irgendeine andere Frau auf der Straße kennengelernt und sich mit ihr verabredet haben. Aber das hat jetzt nichts zu sagen. Ich will mich persönlich überzeugen.« Raskolnikow hätte schwerlich sagen können, was er jetzt eigentlich wollte und wovon er sich persönlich zu überzeugen wünschte. »Ach so. Wenn Sie wollen, kann ich ja sofort die Polizei rufen.« »Rufen Sie die Polizei.« Wieder standen sie eine Minute lang einander gegenüber. Schließlich veränderte sich das Gesicht Svidrigailows. Nachdem er sich überzeugt hatte, dass Raskolnikow seine Drohung nicht fürchtete, nahm er plötzlich eine sehr lustige und freundliche Miene an. »Sie sind mir der Richtige. Ich habe absichtlich mit Ihnen kein Wort über Ihre Angelegenheit gesprochen, obwohl mich selbstverständlich die Neugier plagt. Es ist eine fantastische Geschichte. Ich wollte es auf ein andermal verschieben. Aber Sie sind ja, weiß Gott, fähig, selbst einen Toten noch in Rage zu bringen. Also gehen wir. Ich sage Ihnen aber im Voraus, ich gehe jetzt nur auf einen Augenblick nach Hause, um Geld zu holen. Dann schließe ich die Wohnung ab, nehme eine Droschke und verbringe den ganzen Tag auf den Inseln. Wollen Sie mir etwa auch dorthin folgen?« »Ich komme bis zu Ihrer Wohnung mit, gehe aber nicht zu Ihnen, sondern zu Sofia Semjonowna, um mich zu entschuldigen, dass ich nicht bei der Beerdigung war.« »Tun Sie, was Sie wollen. Aber Sofia Semjonowna ist jetzt nicht zu Hause. Sie ist mit allen drei Kindern zu einer Dame gegangen, zu einer sehr vornehmen alten Dame, einer alten Bekannten von mir aus früheren Zeiten, die Vorstandsmitglied von einigen Waisenhäusern ist. Ich habe diese Dame bezaubert, indem ich für alle drei Sprösslinge von Katharina Iwanowna Geld deponierte und außerdem den Heimen eine Schenkung machte. Schließlich erzählte ich ihr die Geschichte von Sofia Semjonowna mit allen Einzelheiten, ohne etwas zu verheimlichen. Das machte einen unbeschreiblichen Eindruck. Darum wurde auch Sofia Semjonowna für heute noch in das Hotel bestellt, wo meine Bekannte aus der Sommerfrische kommend einstweilen abgestiegen ist.« »Macht nichts. Ich werde trotzdem mitkommen.«